Ja, heute haben wir Björn Ollers und Paul Stegemann eingeladen, welche eine andere Rezeption des aufsteigenden Nationalsozialismus diskutieren wollen, nämlich die der kritischen Theorie oder der frühen kritischen Theorie, genauer gesagt des Diskussionskreises um das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Und auch hier ist diese allgemeine Problemstellung, die ich jetzt kurz nochmal gesagt habe, soll im Vordergrund stehen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass ihr gekommen seid. Und ich würde euch oder den ersten Redner das Wort. Ja, vielen Dank, Heinrich. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Paul Stegemann. Ich werde den ersten Teil referieren. Björn Ollers wird dann den zweiten Teil halten. Im zweiten Teil, um so anzufangen, wird es um Horkheimer gehen, den aus unserer Sicht späteren Horkheimer, und um die dort aufgelisteten Aufsätze. Ich werde eher zu der Frühgeschichte und zur Gründungsphase des Instituts für Sozialforschung sprechen. Und was ich hier schon mal an die Tafel geschrieben habe, sind praktisch die Namen und die Lebensdaten der Personen, die halt eine zentrale Rolle spielen. Zentral oder unser Gedanke war, dass halt die Diskussion des Nationalsozialismus und Faschismus im Institut für Sozialforschung sehr spät eingesetzt hat. Und die Frage ist halt, wie die Kritik am Nationalsozialismus sich entwickelt hat. Also das ist bei Horkheimer interessant, weil es halt auf der einen Seite den Ansatz zur Kritik gibt und auf der anderen Seite gibt es halt auch eine ganze Reihe an Kontinuität in der Interpretation des Nationalsozialismus, wie man ihn im orthodoxen Marxismus findet. Und das charakterisiert halt praktisch unseren Aufbau. Okay, die Aktualität des Themas hat Heinrich gerade so ein bisschen angesprochen und wird er wahrscheinlich auch in der ersten Sitzung thematisiert haben. Also die Frage, wie halt praktisch das Aufkommen von rechtspopulistischen und nationalistischen Bewegungen zu beurteilen ist, hat natürlich eine ungebrochene Aktualität oder hat jetzt auf jeden Fall wieder eine Aktualität in Deutschland, in Europa und weltweit. Das ist keine Frage. Und deshalb ist es interessant, sich anzugucken, wie die Interpretation im Institut für Sozialforschung stattgefunden hat. Genau, also wenn man sich das anguckt und sich die Frage stellt, wie die Deutung des Nationalsozialismus im Diskussionskreis des Instituts für Sozialforschung stattfindet, dann wird in der Regel auf Aufsätze aus den 1940er Jahren und später Bezug genommen. Also bekannt ist die Neumann-Pollock-Debatte, die Stellen aus der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno oder auch die in den die in Amerika verfassten Studien zum autoritären Charakter. Das ist so der übliche Bezugsrahmen. Den haben wir praktisch bei uns nicht drin. Das hat seinen Grund. Also erstmal fällt einem auf, dass die theoretische Beschäftigung mit dem Phänomen des Nationalsozialismus und Faschismus durch die kritischen Theoretiker überraschenderweise sehr spät begann. Das ist einerseits sicherlich damit zu begründen, dass Phänomene erst nochmal eine gewisse Reife haben müssen, um überhaupt erkannt werden zu können und auch wissenschaftlich analysiert werden können. Also in der Entstehungsphase kann man über bestimmte Phänomene nur spekulieren. Aber es ist dennoch in der rückblickenden Betrachtung überraschend, dass die Auseinandersetzung im Institutskreis so spät begonnen hat. Nun wäre es allzu leicht, den Zeitgenossen Unwissenheit und blinde Flecke vorzuwerfen, aus der rückblickenden Perspektive. Aber die fundamentale Kritik der Gesellschaft, wie es die materialistische Theorie in der Folge von Karl Marx kritischer Theorie beabsichtigt, muss natürlich in der Lage sein, eine treffende Zeitdiagnose zu treffen, wenn sie die Verhältnisse irgendwie verändern und beeinflussen will. Und insofern verwundert es, dass sich halt so theoretisch bewanderte Personen wie die Institutsmitglieder so spät mit dem Phänomen der faschistischen, der antisemitischen, der antidemokratischen Bewegung in der Weimarer Republik auseinandergesetzt haben. Also stellt sich für uns die Frage, gibt es irgendwelche Gründe, warum die Mitglieder des Institutes in den 20er und 30er Jahren erst sich so spät dieser Frage zugewendet haben? Also welche Gründe haben die Erkenntnisse systematisch verstellt? Das wäre die Frage, mit der ich mich auseinandersetzen werde im ersten Teil. So, also es geht bei mir hauptsächlich um die Frage, die damit zusammenhängt, die Schwierigkeiten, den Nationalsozialismus und Faschismus überhaupt in den Blick zu bekommen. So, also ich sagte schon, dass wir den Betrachtungsraum nach vorne verschoben haben. Die Gründungsphase des Instituts fällt in den Zeitraum 1922-24. Das ist auch ungefähr der Zeitraum, wo ich praktisch so einsteigen werde. Und meine Beschäftigung wird sich bis 30/31 ausdehnen. So, und in dieser Zeitspanne sind wir mittendrin in der Weimarer Republik mit ihren vielfältigen gesellschaftlichen Krisen und Konflikten. Insofern ist genauer zu fragen, wie wird die gesellschaftliche Realität dieser Zeit durch die Vertreter des Instituts betrachtet und analysiert? Welche Theorien und Methoden waren erkenntnisleitend und wie wurden diese gehandhabt? Denn Methoden und Theorien entscheiden über das, was erkannt werden kann. So. Die Zeitspanne, die ich genannt hatte, 1922 bis 31, kann jetzt nochmal unterteilt werden in die Gründungsphase um 22/24. Das wäre der eine Teil, die Eröffnung des Instituts für Sozialforschung und den ersten Direktor, Karl Grünberg. Das wäre die Zeitspanne von 1924 bis 28/30. Die Abgrenzungen sind immer ein bisschen schwierig. Dazu kommt dann später nochmal eine kleine Anmerkung. Und als letztes die Anfangsphase von Max Horkheimer als Direktor ab 1928/31. So, also das wäre der Zeitplan, der jetzt meine Ausführungen bestimmt. Genau. Die Initiative zur Gründung eines Instituts für Sozialforschung geht auf Felix Weil zurück. Felix Weil hatte nicht nur ein Interesse an sozialwissenschaftlichen Fragen, genauer am Marxismus, sondern er hatte auch einen Vater, der durch Getreidehandel zum Millionär geworden war, Hermann Weil. Dieser Hermann Weil hatte sich schon durch diverse großzügige Spenden in seiner Vaterstadt Frankfurt verdient gemacht. Also er hat in erster Linie Wohlfahrtseinrichtungen und Universitätsinstitute unterstützt. Felix Weil hat es dann geschafft, seinen Vater davon zu überzeugen, die finanziellen Mittel zur Gründung eines neuen sozialwissenschaftlichen Instituts bereitzustellen. Die marxistische Zielsetzung des Instituts wurde von Felix Weil geschickt vor der Universität und vor seinem Vater verschleiert. In einer rückblickenden Darstellung des Gründungsgeschehens sagt Felix Weil, er habe seinem Vater gegenüber lediglich von dem Plan gesprochen, ein sozialwissenschaftliches Institut zu gründen, das sich der Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung und vor allem auch des Antisemitismus widmen solle. Für unsere Argumentation ist natürlich hier interessant, dass Felix Weil zu dem Zeitpunkt schon den Antisemitismus nennt. So. Weiterhin ist interessant, dass Hermann Weil von der Sorge über den zunehmenden Antisemitismus in den 20er Jahren durchdrungen war, was halt auch beispielsweise durch einen Brief an den Frankfurter Oberbürgermeister belegt ist, wo sich Hermann Weil über den wachsenden Antisemitismus beklagt. Weiterhin bemerkenswert ist halt, dass die Problematik des Antisemitismus zwar in der Gründungsphase des Instituts offensichtlich eine Rolle spielt bei zentralen Personen, also bei Felix Weil, dem Stifter und Mäzen des Instituts, aber dann für längere Zeiten keine erkennbaren Spuren in den Publikationen des Instituts hinterlässt. So. Dabei würde ein kleiner Ausblick auf die Gesellschaft der Weimarer Republik schon die Relevanz des Antisemitismus verdeutlichen. In der Zeit von 1919 bis 1927 sind unzählige völkische und antisemitische Schriften erschienen. Also das Thema, muss ich euch nicht sagen, war unglaublich präsent. Genau, und deshalb war auch die Sorge von Hermann Weil über das Anwachsen der antisemitischen Bewegung angesichts der damals sich abzeichnenden Entwicklungstendenzen durchaus nicht unbegründet. Diesen Anstieg des Antisemitismus würde ich kurz anhand eines Zitates von Migdal illustrieren. Migdal hat eine Studie über die Frühgeschichte des Instituts für Sozialforschung geschrieben. Und das Zitat lautet: Die erste große antisemitische Welle war im Laufe des Ersten Weltkriegs angestiegen und hatte zwischen dem Sommer 1919 und dem Sommer 1920 ihren Höhepunkt erreicht. Sie war aufgepeitscht worden hauptsächlich durch eine antisemitische Propaganda, die behauptete, dass die Revolution durch den Juden hervorgerufen sei und dass Juden im stärksten Maße an ihr beteiligt gewesen seien. Die zweite Welle erreichte dann ihren Höhepunkt während der Jahre 1922-23. Politische wie wirtschaftliche Erschütterungen bildeten den Nährboden für diese Entwicklung. Die Inflation mit der Vernichtung vieler bürgerlicher Existenzen schuf ein psychisches Klima, in dem der Gruppenmass besonders gut gedeihen konnte. Zitat Ende. Auch der Historiker Hans-Ulrich Wehler schreibt in seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte von einem giftigen Klima des penetranten und Antisemitismus in der Zeit um 1920. Also die Herausbildung von völkischen und rechtsradikalen Strömungen in der Weimarer Republik fällt in diese Zeit. So, und die Wirkung dieser sich neu formierenden Ideologien hängt von der Krisenhaftigkeit der Gesellschaft ab. Das kann man halt bei Wehler nachlesen. Das zur Verdeutlichung der gesellschaftlichen Relevanz des Themas Antisemitismus. Als weiteren Forschungsschwerpunkt neben der Erforschung des Antisemitismus hatte Felix Weil die Erforschung der Arbeiterbewegung genannt. Das Interesse Felix Weils an der Arbeiterbewegung und marxistischer Theorie ist durch seine Aktivität und Bekanntschaft mit entsprechenden Personen belegt. Von großer Bedeutung ist hier die 1922 in Ilmenau in Thüringen stattfindende erste marxistische Arbeitswoche. An dieser einwöchigen Konferenz, organisiert und finanziert von Felix Weil, nahmen unter anderem Karl Korsch, Georg Lukacs, Friedrich Pollock, Karl August Wittvogel teil. Aus diesem informellen Diskussionskreis entstand bei Weil der Gedanke, solchen Diskussionszusammenhängen über marxistische Theorie eine feste institutionelle Basis an der Universität zu verschaffen. Wenn man nun nach den gesellschaftstheoretischen Motiven für die Gründung eines Instituts fragt, in dem grundsätzliche Fragen der marxistischen Theorie diskutiert werden, so muss man vor allem an die Krise des Marxismus denken. Das Bedürfnis nach einer grundlegenden Reflexion und Neubestimmung der kritischen Theorie von Karl Marx lag in der Luft. Worin bestand nun die Krise des Marxismus? Das Verhalten der Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkriegs und das Scheitern der Novemberrevolution 1918 und 1919 in Deutschland brachte diese Krise nachdrücklich auf den Punkt. Die deutsche Sozialdemokratie, einstmals der Stolz der europäischen Arbeiterbewegung, war schon in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg immer mehr verbürgerlicht und hatte die kritischen und revolutionären Potenziale des Marxismus verabschiedet. Der sozialdemokratische Marxismus wurde immer mehr im Sinne einer naturwissenschaftlichen, positivistischen Geschichts- und Gesellschaftstheorie interpretiert. Ein Zitat aus Stapelfelds Buch, aus dem Imperialismusbuch: Der sozialdemokratische revisionistische Marxismus Kautskys und vor allem Bernsteins hatte die kritische Gesellschaftstheorie von Marx auf eine positive Naturwissenschaft reduziert und sich damit von der theoretischen und praktischen Aufklärung unbewusster gesellschaftlicher Verhältnisse, von der Revolutionierung der kapitalistischen Produktionsweise und der bürgerlichen Gesellschaft verabschiedet. Zitat Ende. Dem deterministischen Geschichtsverständnis der Sozialdemokratie zufolge wurde ein sukzessiver Übergang vom Kapitalismus in den Sozialismus erwartet. Entsprechend verabschiedete man sich von der Vorstellung der Revolution und setzte auf die Sozialreform, die perspektivisch das Hinüberwachsen in den Sozialismus bewerkstelligen sollte. Marx hatte mit seiner Kritik der politischen Ökonomie das Kapitalverhältnis als gesellschaftliches Verhältnis der Subjekte zueinander und die darin begründete Verselbstständigung und Verdinglichung des Verhältnisses kritisiert. Die Herrschaft unbewusster gesellschaftlicher Verhältnisse sollte durch theoretische und praktische Aufklärung revolutioniert werden. Der Marxismus der Zweiten Internationale reduziert nun diese Aufklärung über gesellschaftliche Verhältnisse auf die Seite der Produktivkräfte. Die Hinwendung zur technischen Rationalität, Planbarkeit, sollte die Möglichkeit der gesamtgesellschaftlichen bürokratischen Steuerung der Gesellschaft beinhalten. In der technisch-positivistischen Rationalität, also in der Logik der Naturbeherrschung, wird die Möglichkeit der gesellschaftlichen Befreiung gesehen. Die Idee eines Vereins freier Menschen, das ist ja Marx' Formulierung für den Kommunismus, wird somit zum Projekt einer bürokratisch gesteuerten, die Natur und den Menschen technisch beherrschten Gesellschaft. Der Marxismus der Zweiten Internationale hat somit die Reflexion auf die eigenen gesellschaftsgeschichtlichen Voraussetzungen vergessen. Er reproduziert dadurch die gesellschaftliche Bewusstlosigkeit. Das kritische Potenzial der Theorie von Marx ist damit verabschiedet. Die Theorie ist zu einem Dogma erstarrt. Der Verfall des Marxismus nach Marx ist dabei nicht das Resultat subjektiver Defizite der Theoretiker, sondern Ausdruck der Veränderung der Gesellschaftsgeschichte. Hatte Marx sich noch im liberalen Zeitalter auf die objektive Instanz der Vernunft berufen können, so ist diese im Zeitalter des Imperialismus zerstört und durch Machtpolitik ersetzt. Der Vernunftanspruch im Liberalismus steckt in der Forderung nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ewigem Frieden oder auch ökonomisch formuliert in der Werttheorie, also in der Idee des äquivalenten Tausches. Die Ideologie des Imperialismus entsteht als Überwindung der alten liberalen Ideale. Die Vernunft wird im Imperialismus ersetzt durch naturbeherrschende technische Rationalität, während an die Stelle der anderen bürgerlichen Werte Herrschaft, Macht und Kampf treten. Die liberalen Ideale werden ganz nüchtern und machtbewusst ersetzt. Also mehr kann ich jetzt zu der Frage des Übergangs hier nicht sagen. Das ist praktisch nur so der theoretische Hintergrund. Diesem Verfall der liberalen Werte entsprach auf Seiten der marxistischen Linken die Verabschiedung der kritischen Potenziale der marxischen Theorie. Also vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit dem Fetischcharakter der Ware findet dort praktisch nicht statt. Der Marxismus der Zweiten Internationale wurde zu einer naturwissenschaftlichen und geschichtsdeterministischen Theorie. Gegen diesen Verfall des Marxismus nach Marx richteten sich die Versuche der Rekonstruktion der dialektischen Gesellschaftstheorie durch Georg Lukács und Karl Korsch. Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein und Korsch Marxismus und Philosophie wurden beide 1923 publiziert. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie die gesellschaftsgeschichtliche Selbstreflexion der kritischen Gesellschaftstheorie wieder aufnehmen und so in der Lage sind, die Verdinglichung des Marxismus zu kritisieren. Die bewusstlos produzierten und unreflektiert vorausgesetzten gesellschaftlichen Verhältnisse, die Tatsachenwelt des positivistischen Marxismus, wird durch die Reflexion auf den Fetischcharakter der Ware wieder gesellschaftstheoretisch aufgeklärt. Damit versuchen Lukács und Korsch wieder an die kritischen Potenziale der marxischen Theorie anzuschließen. Mit ihrer Aufklärung über gesellschaftlich Unbewusstes können beide Theoretiker die Reduktion von gesellschaftlicher Praxis auf Sozialtechnik und Naturbeherrschung überwinden. Lukács und Korsch hatten mit ihren Büchern von 1923 einen großen Einfluss auf die Entwicklung der kritischen Theorie. Gut, das sollte praktisch den gesellschaftsgeschichtlichen und theoretischen Hintergrund illustrieren. Jetzt komme ich auf die Gründungsgeschichte und Verhandlungen wieder zurück. Wer sich dafür interessiert, kann das in den entsprechenden Büchern nachlesen. Worum es mir geht, ist halt an der Person des ersten Direktors, Karl Grünberg, darzulegen, wie die Institutsarbeit und wie das Verständnis vom Marxismus in der ersten Zeit war. Also Karl Grünberg, 1861 bis 1940, auch nur ganz kurz irgendwie zur Biografie, einfach mittendrin eingestiegen, wurde 1899 zum außerordentlichen Professor für politische Ökonomie an der Universität Wien berufen. Er war ein ungemein beschlagener Gelehrter im Sinne der historischen Schule der Nationalökonomie. Grünberg gab seit 1910 die Zeitschrift Archiv für Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung heraus. Diese Zeitschrift war sein Lebenswerk und brachte ihm weltweite Anerkennung ein. Grünberg gilt als der erste Katheter-Marxist im deutschsprachigen Raum. Er hatte durch seine Lehrtätigkeit einen großen Einfluss und gilt als bedeutendster Lehrer der Austromarxisten. Das ist eine bestimmte Schule des Marxismus mit hauptsächlich aus Wien kommenden Leuten. Also dieser Karl Grünberg konnte von Felix Weil nun für die Stelle des ersten Direktors des Instituts für Sozialforschung gewonnen werden. Da die Stelle des Direktors an der Universität Frankfurt verbunden war, wurde Grünberg damit auch der erste bekennende Marxist auf dem Lehrstuhl einer deutschen Universität. Grünbergs aktive Phase als Direktor fällt in den Zeitraum von 1924 bis 1928. Aufgrund eines Schlaganfalls musste er seine Tätigkeit einstellen. Grünberg starb dann 1940 nach 12-jähriger Krankheit in Frankfurt. Die Institutsleitung wurde dann ab 1928 administrativ von Friedrich Pollock übernommen, während sie wissenschaftlich von Max Horkheimer wahrgenommen wurde. Aber dazu später. Nun will ich anhand der Antrittsvorlesung von Grünberg dessen Verständnis des Marxismus illustrieren und die Institutsarbeit der ersten Jahre charakterisieren. Grünbergs Festrede zur Einweihung des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt am Main wurde am 22. Juni 1924 gehalten. Grünberg betont, dass die erste Besonderheit des neu geschaffenen Instituts in der Trennung von Forschung und Lehre bestehen soll. Der Schwerpunkt soll auf der Seite der Forschung liegen, ohne aber die Lehre ganz zu vernachlässigen. Eine zweite formale Charakteristik ist die Diktatur des Direktors. Das ist eine Formulierung von Grünberg. Also während die meisten anderen Forschungsanstalten kollegialisch organisiert waren, soll das Institut für Sozialforschung durch eine Diktatur des Direktors gekennzeichnet sein. Das bedeutet, dass halt der Direktor die Richtlinienkompetenz hat und halt über die Ausrichtung des Forschungsthemen, der Forschungsthemen und der Gemeinsamkeit der Forschungsarbeit entscheiden kann. Der Vorteil ist, und das betont Grünberg, dass halt anstelle eines bloßen Sammelsuriums von mannigfaltigen Forschungsthemen unter einem Institutsdach eine Geschlossenheit in der Forschungsausrichtung zustande kommt. Diese Formulierung und auch die Praxis der Diktatur des Direktors wurde auch unter Max Horkheimer beibehalten. Also Horkheimer zitiert das auch in seiner Antrittsvorlesung. Oder auch gerne als Diktatur des Direktorats bezeichnet. Die wissenschaftlichen Aufgaben des Instituts stellt Grünberg ganz unter das Dach eines Marxismus, der nicht parteipolitisch gebunden ist, sondern in rein wissenschaftlichem Sinn aufgefasst werden soll. Wissenschaftlicher Marxismus ist, so Grünberg, die Bezeichnung eines in sich geschlossenen ökonomischen Systems, einer bestimmten Weltanschauung und einer fest umrissenen Forschungsmethode. Grünbergs Verständnis der materialistischen Geschichtsauffassung, sein Verständnis des Marxismus, kann daher wie folgt charakterisiert werden. Grünbergs Verständnis des Marxismus ist antiphilosophisch und positivistisch, indem er naiv von Tatsachen ausgeht und eine tatsachengläubige Kausalforschung betreiben will. Er ist ferner mechanistisch, weil er schlicht sämtliche Lebensäußerungen der Gesellschaft als Reflexe des Wirtschaftslebens auffasst. Er ist darüber hinaus geschichtsdeterministisch, weil er davon ausgeht, dass ein regelmäßiges Fortschreiten von minder Vollkommenen zu Vollkommenerem sich vollzieht. Grünberg versteht unter der materialistischen Geschichtsauffassung eine Theorie organischer Entwicklung. Theoretischen Fragen gegenüber war Grünberg indifferent. Für ihn bestand das Wesen des Marxismus in Geschichte. Er vertrat einen undialektischen, mechanistischen Marxismus, den man zu Recht als orthodox charakterisieren kann. Orthodox und nicht marxistisch, das ist wichtig. Orthodox und nicht dogmatisch, das ist wichtig bei Grünberg. Das war ganz und gar nicht. Also diese Antrittsvorlesung ist relativ kurz und die interessanten Passagen für die Charakterisierung seines Marxismus sind zwei Seiten, Seite 10 und 11. Ist sehr prägnant, das mal nachzulesen. Kann man als PDF bei der Uni Frankfurt runterladen. Also die Institutspraxis unter Grünbergs Leitung bestand aus ausgedehnten Studien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Untersuchungen über besondere Probleme der marxistischen Theorie, Arbeiten über die theoretischen und praktischen Probleme Sowjetrusslands. Nun hatte Felix Weil neben der Geschichte der Arbeiterbewegung auch die Erforschung des Antisemitismus als Aufgabe genannt und auch die gesellschaftliche Relevanz der antidemokratischen, antisemitischen und faschistischen Bewegung kann im Laufe der 20er Jahre nicht verborgen geblieben sein. Jedoch ist in der Antrittsrede von Grünberg davon keine Rede. Vielmehr ging Grünberg davon aus, dass wir in einer Übergangszeit leben. Es handelt sich Grünberg zufolge um den Übergang vom Kapitalismus in den Sozialismus. Dabei gibt es, so Grünberg, grundsätzlich zwei Betrachtungsweisen, die pessimistische und die optimistische. Diese Aussage ist bemerkenswert. Hieran wird deutlich, wie Grünberg sich den gesellschaftlichen Emanzipationsprozess vorstellt. Die gesellschaftliche Entwicklung selbst treibt objektiv auf den Übergang zu. Die Menschen müssen da gar nicht viel machen. Der Übergang vollzieht sich in der Interpretation von Grünberg praktisch als Prozess der ökonomischen Basis, während die Prozesse auf Seiten des Überbaus gar nicht groß thematisiert werden müssen. Gleichwohl nehmen die Menschen dazu Stellung. Die Pessimisten sehen in dem Umgestaltungsprozess, Zitat, nicht allein die Trümmer ihrer Welt, sondern der Welt überhaupt. Sie verstehen ihre Zeit nicht mehr. Das sind Zitate aus der Rede von Grünberg. Aus den Reihen der Pessimisten kommen, so Grünberg, auch wieder ein Zitat, jene, die gegenwärtig vom Untergange der abendländischen Kultur faseln und so zahlreiche Nachbeter finden. Zitat Ende. Die Frage, warum die Pessimisten ihre Zeit nicht mehr verstehen und die Frage, warum die Menschen pessimistisch auf diese Veränderungen reagieren, wird von Grünberg nicht gestellt. Hier aber läge die Möglichkeit, die Frage aufzuwerfen, warum offensichtlich signifikante Teile der Gesellschaft der Weimarer Republik konservativ und reaktionär auf die gesellschaftliche Krise reagieren. Warum haben die antidemokratischen und reaktionären Interpretationsmuster in der Mitte der 20er Jahre solchen Erfolg? Die Frage wird von Grünbeck nicht gestellt. Sie kann von ihm auch nicht gestellt werden, weil sie außerhalb der Reichweite seines Verständnisses des Marxismus liegt. Ideologische Probleme und Prozesse werden in der positivistischen Variante des Marxismus nicht wahrgenommen, weil davon ausgegangen wird, dass sämtliche Lebensäußerungen der Gesellschaft bloße Reflexe des Wirtschaftslebens in dessen jeglicher Gestaltung sind. Wenn derart ganz schlicht mechanistisch davon ausgegangen wird, dass die ökonomische Basis den Überbau bestimmt, dann brauchen Probleme des Übergangs nicht groß thematisiert werden, weil diese sich qua der naturgesetzlichen Entwicklung der Ökonomie über kurz oder lang von selbst erledigen. Die Pessimisten, von denen Grünbeck spricht, würde die Zeit schon Lügen strafen. Die Notwendigkeit der Ideologieproduktion und damit auch der Ideologiekritik wird in diesem Marxismusverständnis nicht erkannt. Andererseits kann man halt Grünbergs Fortschrittsoptimismus, der halt auf seinem Geschichtsdeterminismus beruht, an seiner Aussage bezüglich der Optimisten beurteilen. Also die Optimisten begrüßen zuversichtlich die Veränderung und sehen, Zitat, anstelle einer zerfallenden Kulturform eine andere, höher geartete heraufziehen, Zitat Ende. Also wenn man sich die Passagen bei Grünberg durchliest, dann gewinnt man den Eindruck, dass die Etablierung des Sozialismus nur noch eine Frage der Zeit ist. Aber man wartete vergeblich. Als prominentes Beispiel für die Institutsarbeit kann hier das Buch von Henrik Grossmann von 1929 angeführt werden. Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, zugleich eine Krisentheorie. Das ist der Titel. Grossmann war in der ersten Phase des Instituts einer der Kernfiguren und produktivsten Mitarbeiter. Grossmann unternimmt in diesem Buch den Versuch darzulegen, dass nicht nur die Krisen des kapitalistischen Systems rein ökonomisch zu erklären sind, sondern dass vielmehr aus rein ökonomischen Gründen, also streng auf der Basis des Wertgesetzes, mit einem Zusammenbruch des kapitalistischen Systems zu rechnen sei. Das Zusammenbruchsgesetz wird von Grossmann ökonomisch deduziert und bringt einen ökonomischen Determinismus zum Ausdruck. Aber der Zusammenbruch der Akkumulation ist nicht gleichzusetzen mit dem Ende der kapitalistischen Produktionsweise, sondern führt in eine Krise, die die Bedingungen der Akkumulation verändert. Für unseren Zusammenhang ist hier vor allem interessant, dass Grossmann letztendlich geschichtsoptimistisch verfährt. Seine Argumentation bezieht sich auf die objektive Seite, die ökonomische Basis, und lässt die Frage nach der subjektiven Seite, dem Bewusstsein der Menschen, völlig außer Acht. Dass die Zusammenbruchskrise einen emanzipativen Ausgang finden wird, scheint Grossmann selbstverständlich. Weil es aufgrund der objektiven Seite der Ökonomie zu einer finalen Krise kommt, wird sich auf der subjektiven Seite das revolutionäre Bewusstsein schon quasi von selbst einstellen. Mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 schien sich die Vorhersagen von Grossmann zu bestätigen. Gleichzeitig wird damit aber auch der eklatante Mangel dieses Marxismusverständnisses deutlich. Die Überbetonung der objektiven Faktoren ließ die subjektive Seite, den Willen der Beherrschten zur Freiheit, aus dem Blick schwinden. Die Frage nach der subjektiven Seite, dem Willen und Bewusstsein der Menschen, beinhaltet die Frage, wie die Menschen auf die Krisen des Kapitalismus reagieren, emanzipativ oder reaktionär und autoritär. Alle scheinbare Stabilität in der Weimarer Republik seit 1924, die in der Weimarer Republik seit 1924 scheinbar vorhanden war, verschwand unter dem Druck der Weltwirtschaftskrise, die im Jahre 1929 begann und das ökonomische und politische Klima veränderte. So konnte, wie bekannt ist, die NSDAP bei den Wahlen ab 1930 enorme Stimmengewinne verbuchen. Warum also wurde die sich abzeichnende Revolution von rechts, die Hans Freyer, ein deutscher Soziologe und Vertreter der konservativen Revolution 1931 prognostizierte, nicht früher von den emanzipatorischen Kräften als Bedrohung wahrgenommen und kritisch analysiert? Was war mit der von Felix Weil angekündigten Erforschung des Antisemitismus? Wurde diese in den ersten Jahren der Institutspraxis umgesetzt? Dazu muss man sagen, dass das Forschungsthema Antisemitismus und Faschismus in den ersten Jahren nicht vorhanden war. Man kann dies sogar noch allgemeiner formulieren. Die Problemstellung hätte theoretisch auch gar nicht in den Ansatz des orthodoxen Marxismus integriert werden können. Die Interpretation des Antisemitismus durch den orthodoxen Marxismus folgt inhaltlich der Erklärung, die Friedrich Engels in einen Brief 1890 abgab. Zitat aus diesem Brief: Der Antisemitismus ist also nichts als eine Reaktion mittelalterlicher, untergehender Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft, die wesentlich aus Kapitalisten und Lohnarbeitern besteht und dient daher nur reaktionären Zwecken unter scheinbar sozialistischem Deckmantel. Zitat Ende. Mit der Entwicklung der Ökonomie hin zu einer rein kapitalistischen Gesellschaft würde die Grundlage für Antisemitismus entfallen. Der kapitalistische Fortschritt würde, so argumentiert Engels, auch einen kulturellen implizieren und damit die Verurteilung des Antisemitismus nach sich ziehen. Antisemitismus ist demnach ein vorbürgerliches Relikt. Damit kann aber allenfalls die Judenfeindschaft in vorbürgerlichen Gesellschaften beschrieben werden, aber nicht der ab 1880 sich innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft entwickelnde politische und moderne Antisemitismus. Dieser Formwechsel vom Judenhass zum modernen Antisemitismus ist aber entscheidend. Die Unterschätzung des Antisemitismus auf Seiten der Sozialdemokratie hängt mit deren rationalistischer Auffassung des Kapitalismus zusammen. Also einerseits mit dem Glauben an die zivilisierende Wirkung des Kapitalismus. In fortschrittlich entwickelten Gesellschaften würde man als Antisemit ausgelacht. Das wäre so die Vorstellung. Und der andere Punkt ist, dass man davon ausging, dass wenn eine sozialistische Umgestaltung eintritt, der gesellschaftliche Grund für den Antisemitismus beseitigt würde. Also insgesamt kann man sagen, dass das Verständnis des Antisemitismus bei den Linken nicht sehr ausgeprägt war. Dieser wurde praktisch als ideologisches Manöver der herrschenden Klasse betrachtet. Also man kann halt konstatieren, dass eine Unfähigkeit auf Seiten der Linken bestand, die sozialpsychologische Funktion des modernen Antisemitismus zu erkennen. Denn dieses ideologische Manöver muss nämlich auf eine entsprechende Charakterstruktur treffen, um überhaupt Fuß fassen zu können. Und der Charakter selbst ist wiederum ein historisches Produkt der Gesellschaft, der Sozialisation und der Individuation der Einzelnen. Und gerade diese Zusammenhänge sind von der kritischen Theorie später sehr intensiv erforscht worden. Aber diese Perspektive auf den Antisemitismus war erst möglich, nachdem der orthodoxe Marxismus einer kritischen Revision unterzogen wurde. Wie dieser neue interdisziplinäre Marxismus etabliert wurde, soll im Folgenden dargestellt werden. Mit Max Horkheimers Übernahme der Leitung des Instituts wurde auch eine theoretische Neuausrichtung eingeleitet. In seiner Antrittsvorlesung vom 24.01.1931 entwarf er einen sozialphilosophisch orientierten Marxismus. Die Intention der Reformulierung der marxistischen Theorie resultiert bei Horkheimer aus einer doppelten Krisenerfahrung. Einmal in Bezug auf die marxistische Theorie und als Erfahrung der Krise der bürgerlichen Gesellschaft. Zunächst soll Horkheimers Formulierung der Krise der marxistischen Theorie anhand des Aphorismus »Die Ohnmacht der deutschen Arbeiterklasse« aus »Dämmerung, Notizen in Deutschland« thematisiert werden. Diese Aphorismen wurden von Horkheimer zwischen 1926 und 31 geschrieben, aber erst 1934 unter einem Pseudonym publiziert. Der gesellschaftliche Grund liegt in dem Verlust der revolutionären Hoffnung, die auf das Proletariat gesetzt wurde. Mit der Niederlage der sozialistischen Novemberrevolution 1918 und 1919 ist die sich schon vor dem Ersten Weltkrieg abzeichnende Spaltung der Arbeiterklasse zur Realität geworden. Aus dieser Spaltung entwickelte Horkheimer die Ohnmacht der Arbeiterklasse. Bestand die Einheit der Arbeiterklasse vormals im gemeinsamen Schicksal, was die gesellschaftliche Erfahrung von Arbeit und Leben anging, so hat sich diese durch den ökonomischen Prozess des Kapitals verändert. Im Akkumulationsprozess des Kapitals steigt die organische Zusammensetzung. Das heißt, variables Kapital wird zunehmend durch konstantes ersetzt. Die Veränderung der organischen Zusammensetzung führt zu einer Steigerung der Produktivkraft. Mit steigender Akkumulation sinkt nun relativ zum eingesetzten Kapital der Anteil der beschäftigten Arbeiter. Also kurz gesagt, menschliche Arbeit wird durch den Einsatz von Maschinen verdrängt. Aus diesem ökonomischen Vorgang resultiert die Spaltung der Proletarier in dauerhaft unbeschäftigte und, Zitat, beschäftigte ordentliche Arbeiter. Dadurch geht die Interessensolidarität der Proletarier nach und nach verloren. Die nun zu beobachtende Spaltung der Arbeiterklasse in Beschäftigte und Arbeitslose ist von erheblicher Tragweite. sie spiegelt nicht nur das Verhältnis von Arbeit und Elend bei den Proletariern wider, sondern findet auch ihren Ausdruck im Interesse an einer Revolutionierung der bestehenden Verhältnisse. Das Interesse an der Revolution findet sich auf Seiten der Arbeitslosen, die nichts zu verlieren haben als ihre Ketten. Während sich auf Seiten der beschäftigten Arbeiter Furcht vor politischen Aktionen findet, weil sie den Verlust ihrer Arbeitsstelle und damit auch das Elend der Arbeitslosigkeit bedeuten könnten. Das Bewusstsein der Arbeiterklasse und damit auch ihr Interesse an einer Revolution sind durch die Frage der Integration oder Desintegration in den kapitalistischen Verwertungsprozess betroffen. Dies hat für die Möglichkeit von revolutionärer Praxis weitreichende Folgen. Das revolutionäre Moment, welches ein unmittelbares Interesse am Sozialismus hat, vertreten von den KPD-Anhängern, wurde von Horkheimer mit mangelnder Bildungsfähigkeit und Organisierbarkeit beschrieben und teilt sich nun von dem klaren theoretischen Bewusstsein, welches kein unmittelbares Interesse an der Revolution mehr hat. Und damit beschreibt Horkheimer die beschäftigten und bessergestellten Arbeiter, die mehrheitlich SPD-Anhänger waren. Also während die KPD nun radikal auftritt und sich in ihren Reihen die an einer Revolution Interessierten finden, ist bei ihr die Theorie in Schematismus und Dogmatismus erstarrt. Der Ungeduld der Arbeitslosen entspricht die ständige Wiederholung der Parolen. Vom besonderen Interesse für das hier behandelte Thema ist die Aussage Horkheimers, dass ein Fluktuieren großer Schichten von Erwerbslosen zwischen kommunistischer und nationalsozialistischer Partei stattfindet. Zitat Ende. Auf Seiten der SPD dagegen ist ein Verlust der marxistischen Theorie zu beklagen. Das sozialdemokratische Bewusstsein ist antitheoretisch und vom positivistischen Tatsachenbewusstsein durchdrungen. Die reformistische Realpolitik offenbart deren Integration in die kapitalistische Gesellschaft. Die Krise des Marxismus hat Horkheimer als ein Auseinanderfallen von Theorie und Praxis beschrieben. Horkheimers erste Ansätze zu einer Reformulierung der marxistischen Theorie sind in seiner Antrittsvorlesung enthalten. Meine Ausführungen hier betonen mehr Horkheimers Kritik am orthodoxen Marxismus, während sich, wie gesagt, bei Horkheimer auch ein Strang der Kontinuität findet. Das wird mehr bei Björn deutlich werden im zweiten Teil. In der Antrittsvorlesung von Horkheimer im Januar 1931 gehalten, die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung, formuliert Horkheimer den Verfall der bürgerlichen Sozialphilosophie nach Hegel. Zunächst bestimmt Horkheimer den Gegenstand der Sozialphilosophie. Es sollen also die Phänomene des gesellschaftlichen Lebens der Menschen untersucht werden. Staat, Recht, Wirtschaft, Religion, also kurz die materielle und geistige Kultur der Menschheit. Für Hegel, so führt Horkheimer aus, Zitat, ergibt sich die Struktur des objektiven Geistes aus der universalen dialektischen Logik. Zitat Ende. Hegels Idealismus geht damit in seinen wesentlichen Teilen zur Sozialphilosophie über. Also hier kann man auch schon den Übergang zur Gesellschaftstheorie sich ankündigen sehen. Hegel geht von der Verwirklichung des Vernunftzwecks durch den objektiven Geist aus. Die geschichtliche Entwicklung hat ihr eigenes Gesetz und vollzieht sich unabhängig vom Bewusstsein der Individuen. Die mannigfachen Aktionen der Einzelnen, motiviert durch Einzelinteressen, Triebe und Leidenschaften, sind zwar reale Bewegungskräfte, durch die vermittelt sich gerade der objektive Zweck, meistens unbewusst, in der Geschichte verwirklicht. Die List der Vernunft, ein Zitat von Hegel, besteht darin, dass sie auch durch Umwege letztlich ihren Zweck erreicht, die Verwirklichung vernünftiger Zustände. Nun setzte aber um 1850 eine Abkehr von Hegels Philosophie ein. Auf Hegels Philosophie des objektiven Geistes folgte eine Vorstellung eines geradlinigen Fortschritts in den positivistischen Wissenschaften der Technik und der Industrie. Mit der Abkehr von Hegel ist auch die Idee, zu einer vernünftigen Wirklichkeit zu kommen, preisgegeben. Die Schrecken der Geschichte haben nun keine List mehr und waren damit sinnlos geworden. Als Reaktion auf diese Sinnentleerung im Zeitalter der positivistischen Wissenschaften wurde die Philosophie und insbesondere die Sozialphilosophie dazu aufgerufen, die ihr von Hegel zugedachte erhabene Rolle aufs Neue auszuüben. Es bildeten sich nun viele verschiedene Sozialphilosophien, deren Aufgabe mehr der Verklärung als der Aufklärung diente. Diese Sozialphilosophien kommen dabei der Sehnsucht nach einer neuen Sinngebung des in seinem individuellen Glücksstreben gehemmten Lebens entgegen. Das letzte war ein Zitat von Horkheimer. Sie erfüllen damit die Aufgabe der Sinngebung des Sinnlosen. Den Verfall der Sozialphilosophie nach Hegel beschreibt Horkheimer also als Resultat des gesellschaftlichen Prozesses. Durch den Verlust des hegelischen objektiven Geistes erscheint den Individuen die Welt nun als Wimmeln von Willkür. Das ist auch ein Zitat aus der Rede von Horkheimer, und das Wimmeln von Willkür ist ein Zitat aus Hegel. Der Verlust dieses strukturierenden Elements wird durch das Aufkommen einer Vielzahl von Deutungsansätzen ersetzt. Aber die Wahl dazwischen wird beliebig und abhängig von der Weltanschauung. Die positivistischen Wissenschaften und die dazugehörige Tatsachenforschung verlieren sich in endlosen Betrachtungen und Auseinandersetzungen mit Einzel- und Spezialfragen. Das allgemeine Thema jeder Sozialphilosophie bleibt ihnen damit unzugänglich. Die Trennung in Einzelforscher und Philosoph, die sich in ihrer Arbeit isoliert gegenüberstehen, ist unhaltbar, weil damit die Spezialisierung der Fachbereiche noch weiter gesteigert wird. Die Spezialisierung der Fachbereiche führt dazu, dass die Erkenntnis des gesellschaftlichen Allgemeins noch weiter aus dem Blick schwindet. An diesem Punkt formuliert Horkheimer sein Programm, um einzelwissenschaftliche Forschung und Sozialphilosophie sinnvoll miteinander zu kombinieren. Philosophische Fragen sollen jetzt dialektisch mit dem empirischen Forschungsprozess verbunden werden. Die empirische Forschung soll sozialphilosophisch oder gesellschaftstheoretisch eingebunden werden, während auf der anderen Seite die Erkenntnisse der Sozialphilosophie durch die empirische Forschung auch zum Gegenstand von Erhebung gemacht werden sollen. Theorie und Praxis sollen sich also gegenseitig befruchten. Die vorherrschende Trennung philosophischer Theorie und einzelwissenschaftlicher Praxis soll demzufolge durch die fortwährende dialektische Durchdringung und gegenseitige Entwicklung überwunden werden. Die von Horkheimer umrissene Methode soll in einem Forschungsvorhaben umgesetzt werden. Dabei steht die Frage, das ist ein Zitat, die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen Leben der Gesellschaft, der psychischen Entwicklung der Individuen und den Veränderungen auf den Kulturgebieten im engeren Sinne, Zitat Ende, im Zentrum. Mit der Ankündigung, den Zusammenhang zwischen ökonomischer Struktur, psychischer Verfasstheit der Individuen und den Kulturphänomenen zu untersuchen, grenzt Horkheimer sich deutlich vom orthodoxen Marxismus und dessen Abbildtheorie ab. Dort ging man naiv davon aus, dass die Wirtschaft als das materielle Sein die einzige wahre Realität ist. Während die Psyche und die Persönlichkeit des Menschen sowie Recht, Kunst, Philosophie restlos aus der Wirtschaft abzuleiten sind. Die Phänomene des Überbaus werden im orthodoxen Marxismus als bloßes Spiegelbild der ökonomischen Basis aufgefasst. Horkheimer aber geht es um die Frage der Vermittlung von ökonomischer Gesellschaftsform, den Denkweisen der Individuen, also der psychologischen Ebene, und den kulturellen Ausdrücken. Die letzten beiden, Kultur und Bewusstsein, sind nicht einfach ein Reflex auf die materielle Wirklichkeit, sondern die psychische Struktur der Menschen ist ein Produkt der Vermittlung. Horkheimer benennt damit die Defizite des orthodoxen Marxismus. Eins der Grundprobleme der marxistischen Theorie ist die fehlende Vermittlung von Basis und Überbau, die durch eine psychologische Theorie hätte geleistet werden können. Für das Institut für Sozialforschung unter Horkheimer wird diese Leerstelle nun durch die Psychoanalyse geschlossen. In dieser Erweiterung des Ansatzes in der Kombination von historischem Materialismus mit der Psychoanalyse von Sigmund Freud besteht die bedeutende Erneuerung. Die Antwort auf die Krise des Marxismus ist nicht das Erstarren in Dogmatismus und in tatsachengläubigen Bewusstsein, sondern die theoretisch sehr produktive Verschiebung des Schwerpunkts auf Probleme des Überbaus. Die Vermittlung zwischen ökonomischer Basis und den ideologischen Formen des Überbaus rückt ins Zentrum der Betrachtung. Damit stellt sich nun auch die Frage, wie die Menschen durch die Integration ihres Bewusstseins am Herrschaftsprozess des Kapitalismus mitwirken. konkret gefragt, welche psychologischen Momente und Motive wirken hier. Horkheimers Konzeption unterscheidet sich damit deutlich vom Verständnis des orthodoxen Marxismus. Letzterer unterstellte einfach, dass die Arbeiter qua ihres Arbeiterseins über ein mehr oder weniger ausgeprägtes revolutionäres Bewusstsein verfügen und schlicht und einfach, weil es die historische Mission des Proletariats sei, auch schon irgendwann mal die Revolution machen sollten. Also in dem Verständnis wird davon ausgegangen, weil die Theorie einmal das Proletariat als revolutionäre Klasse erkannt hat, würde dies auch ungebrochen in der Praxis, in der Realität gelten. Wo aber die gesellschaftliche Erfahrung einfach gegenspricht, die zu dem Zeitpunkt gemacht wurde. Die Frage, warum die Menschen nicht die Revolution machen, kann im orthodoxen Marxismus nicht aufgeworfen werden, weil das Proletariat immer schon als revolutionäres Subjekt vorausgesetzt ist. Im Theoriekorsett des orthodoxen Marxismus ist somit eine Beschäftigung mit dem Problem der Vermittlung zwischen objektiver Struktur und dem Bewusstsein der Subjekte unerheblich und theoretisch auch nicht vorgesehen. Indem Horkheimer die Probleme der Vermittlung benennt, legt er den Finger in die Wunde. Der Glaube an die historische Mission des Proletariats wird damit erschüttert. Gleichzeitig wird mit der Hinwendung zur subjektiven Seite auch ein neuer Forschungsschwerpunkt gesetzt. Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen psychischer Struktur der Menschen und der sozioökonomischen Struktur der Gesellschaft. Diese Ankündigung, die Horkheimer in der Antrittsvorlesung vornimmt, wird auch parallel schon in einem Forschungsvorhaben umgesetzt. Also die Ankündigung, den Zusammenhang zwischen ökonomischer Struktur, psychischer Verfasstheit der Individuen und den Kulturphänomenen zu untersuchen, wird von Horkheimer mit der Bekanntgabe einer entsprechenden Forschung von Erich Fromm bekannt gegeben. Also, seit 1929, da hatte Horkheimer ja praktisch schon die inhaltliche wissenschaftliche Leitung des Instituts übernommen, obwohl er formal ja erst Anfang 31 zum Direktor ernannt wurde. Seitdem lief halt schon eine entsprechende Forschung unter der Leitung von Erich Fromm, die später, also posthum 1980, unter dem Titel Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches, eine sozialpsychologische Untersuchung publiziert wurde. Darin ging es um die empirische Erforschung, um die sozialpsychologische Verfasstheit der Arbeiter und Angestellten auszuloten. Die antifaschistischen Potenziale der Arbeiterbewegung sollten nicht allein aufgrund ihrer Verbalradikalität beurteilt werden, sondern mittels einer Einschätzung der Charakterstruktur. Die Charakterstruktur der Arbeiter und Angestellten wurde daher mit Hilfe einer materialistischen Sozialpsychologie erforscht, um so Rückschlüsse auf die Resistenz gegenüber dem erstarkenden Nationalsozialismus zu ziehen. Die Erforschung der Einstellung zur Autorität erfolgte dabei über die Frage nach scheinbaren Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten, in denen sich aber ideologische Faktoren reflektieren. Ein Zitat aus dieser Studie von Fromm: Zweifellos bleiben viele Arbeiter in ihrer Persönlichkeit auch dann autoritär, wenn sie in politischer Hinsicht eine antiautoritäre Haltung einnehmen. Und dies ist insofern nicht überraschend, als die autoritäre Charakterstruktur selbst ein Produkt der Geschichte ist. Zitat Ende. Die Deformation durch die in der Sozialisation erfahrene Autorität führt zur Bildung von autoritären Charakteren. Die Veränderung der psychischen Struktur vollzieht sich nicht notwendig analog zur ökonomischen Entwicklung. Noch ein Zitat aus der Studie von Fromm: Zwar besaßen die linken Parteien die politische Treue und die Stimmen der großen Mehrheit der Arbeiter, aber es war ihnen im Großen und Ganzen nicht gelungen, die Persönlichkeitsstrukturen ihrer Mitglieder so zu verändern, dass diese in kritischen Situationen verlässlich gewesen wären. Zitat Ende. Die Ergebnisse der Studie, die damals nicht publiziert wurde, haben wesentlich zu der Entscheidung des Instituts, rechtzeitig zu emigrieren, beigetragen. Fromm hat sich mit der Frage der Sozialpsychologie in weiteren Aufsätzen auseinandergesetzt. Diese erste empirische Studie von 1929-30, in der Zeit wurden halt die Fragebögen verschickt, war auch eine Grundlage, auf der später die sehr viel ausführlicheren Studien zu Autorität und Familie von 1936 aufbauten. Die Fragestellung in beiden Fällen richtete sich auf die Frage, ob die Befragten als revolutionär oder als autoritär einzustufen sind. Wenn man sich rückblickend die Spezifik des Nationalsozialismus verdeutlicht, also dessen aggressiven Antisemitismus, dann verwundert, dass weder in der ersten Untersuchung von Fromm noch später in den Studien das Problem des Antisemitismus thematisiert wird. Gleichzeitig muss man betonen, dass mit dem Ansatz, marxistische Theorie und Psychoanalyse zu kombinieren, vom Institut für Sozialforschung Neuland betreten wurde. Nicht allein, aber sehr prominent. Man setzte sich also dort mit Fragen der Integration des Bewusstseins in die bestehende Gesellschaftsform auseinander, um so die Bildung von autoritären Charakteren und deren Entwicklung und die Entwicklung zu autoritären Staaten zu begreifen. Das wäre mein erster Teil, um halt diese Frühphase zu charakterisieren. Und Björn würde jetzt im zweiten Teil die weitere Entwicklung von Horkheimers Denken aufzeigen und wie gesagt mehr die Kontinuität von Horkheimer thematisieren als die Brüche und Kritik, die es bei Horkheimer auch sehr prominent gab. Ich werde erstmal versuchen, einen Lichtschalter für ihn zu finden. Es wird nämlich immer dunkler. Sollen wir nochmal ein paar Knöpfe drücken? Als kurzer Zwischeneinwurf noch, wir wussten nicht, auf was für ein Vorwissen wir aufbauen können für die Vorlesung. Wenn es Verständnisfragen gibt, sind wir da jederzeit offen für, würden aber darum bitten, das am Ende zu machen. Und dann tatsächlich jede Frage zu stellen. Mitunter sind die einfachsten, einfach scheinenden Fragen doch die besten Fragen, insbesondere die produktivsten für eine Diskussion. Also Spezialfragen für nochmal einzelne Aspekte oder auch grundlegende Dinge zu Personen, zum Institut, einfach für das grundlegende Verständnis. Diese Fragen sind alle gerne willkommen am Ende. Wir haben es gerade gehört, Horkheimer tritt Anfang 1931 die Funktion an als Direktor des Instituts für Sozialforschung und hält seine Antrittsvorlesung. Das geschieht in einer historischen Situation einer starken Weltwirtschaftskrise seit 1929 mit in Deutschland einem starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen, einem entsprechend starken Fall des Reallohnindex und einer Zunahme an Armut und Elend, die jeweils dahinter steht. Bemerkenswert ist, dass Horkheimer da nicht drauf eingeht in seiner Antrittsvorlesung. Das ist zum einen geschuldet, dass die Antrittsvorlesung programmatischen Charakter hat. Zum anderen es ist es geschuldet einigen Voraussetzungen, die bereits genannt wurden. Und es ist auch kein Zufall, dass er diese Dinge nicht anspricht und nicht nennt. Das wird sich gleich noch an den drei Aufsätzen zeigen. Diese Voraussetzungen verhindern systematisch bestimmte Fragestellungen. Was ich machen werde, ist diese drei Aufsätze referieren, die Juden und Europa von 1939, Autoritärer Staat und Vernunft und Selbsterhaltung. Der englische Titel lautet The End of Reason, der ist unter beiden Titeln erschienen, also einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch in diesen Jahren. Auffällig ist, das wurde auch schon genannt, dass die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus oder dem Faschismus relativ spät einsetzt bei den Mitarbeitern des Instituts für Sozialforschung, nämlich tatsächlich erst Ende der 30er Jahre. Das kann man belegen anhand des zentralen Publikationsorgans der Zeitschrift für Sozialforschung, die herausgegeben wurde durch das Institut. Und wenn man da mal schaut, was an Artikeln erschienen ist, die Zeitschrift erschien ab 1932, und wenn man anguckt, was die Themen sind bis Ende der 30er Jahre, ist das ein relativ eindeutiges Bild. Um mal ein paar bekannte Namen und auch Themen zu nennen, Max Horkheimer selber thematisiert in der ersten Ausgabe der Zeitschrift den Zusammenhang von Wissenschaft und Krise und in den nächsten Jahren folgen Beiträge zu den Themen Metaphysik, Materialismus, Rationalismus, zum Begriff der Wahrheit, zur Anthropologie. Dann auch der berühmte Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie, also eine programmatische Fortsetzung seiner Antrittsvorlesung. Aber eine explizite Erwähnung des Faschismus und Nationalsozialismus erfolgt erstmals 1938 in einer Buchbesprechung und dann thematisch in eigenen Aufsätzen erst ab 1939. Erich Fromm, der neben also zu einige Jahre zu den produktivsten Theoretikern des Instituts zählt, schreibt programmatische Beiträge zur Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie, zur psychoanalytischer Charakterologie, zur Mutterrechtstheorie und zur gesellschaftlichen Bedingtheit der psychoanalytischen Therapie. Das sind zum Teil die Titel der Aufsätze, die allerdings den Inhalten recht gut entsprechen. Ein weiterer bekannter, heute bekannter Name ist Theodor Wiesengrund Adorno. Er schreibt über Musik, über Hören, über Wagner, Kierkegaard, Spengler, Veblen, Pareto. Von Walter Benjamin, auch ein weiterer bekannter Name, erscheinen Aufsätze zu französischer Literatur, zu Sprachsoziologie, zu Kunst. Herbert Marcuse schreibt über den Begriff des Wesens, über Hegel, über Kultur, über Hedonismus, über Technologie. Von Friedrich Pollock, einem der führenden Ökonomen des Instituts, gibt es insgesamt 4 Aufsätze, 2 im ersten Jahrgang und 2 im letzten Jahrgang der Zeitschrift. Da geht es um die gegenwärtige Lage des Kapitalismus. Und die letzten beiden Beiträge behandeln tatsächlich den Nationalsozialismus. Von Leo Löwenthal kommen Aufsätze über Literatur und über einzelne Autoren, von denen ein Beitrag zumindest die Vorgeschichte der autoritären Ideologie thematisiert. Ein Aufsatz von 1938. Die Themen und Titel zeigen, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus beginnt sehr spät. Und warum? Das lässt sich zeigen eben an diesen Aufsätzen von Horkheimer. Warum Horkheimer? Zum einen ist er der Leiter des Instituts, der Direktor. Wir hörten gerade, die Formulierung von Grünberg war sozusagen die Diktatur des Direktors. Also er hatte weitgehende Befugnisse. Zum anderen traf sich das aber auch mit einer Person in Horkheimer, die als charismatische Persönlichkeit galt, theoretisch sehr bewandert war und als komplexer Denker doch zu bezeichnen ist. Und deswegen lässt sich an seinen Aufsätzen das relativ gut belegen. Auch deswegen, weil da die Versatzstücke auch zu finden sind von anderen Diskussionen, es wurde die Neumann-Pollock-Debatte genannt, da kommen die Theorie-Sachen auf jeden Fall drin vor in den Aufsätzen von Horkheimer. Erstmals erwähnt er den Faschismus explizit in einer Buchbesprechung von 1938, wie gesagt. Ende der 30er ist allerdings auch deutlich geworden, dass man sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen muss. Seit die Nationalsozialisten an der Macht sind, fahren sie eine relativ eindeutige Politik. Wurde zu Beginn der 30er noch die Frage formuliert, ist eine planwirtschaftliche Lösung aus der Krise möglich, machen die Nationalsozialisten eine relativ eindeutige planwirtschaftliche Politik. Es gibt Arbeitsbeschaffungsprogramme zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Es gibt das Gesetz über die Errichtung eines Unternehmens Reichsautobahnen vom Juni 1933. Es gibt die Erneuerung der Wehrpflicht durch ein Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht von 1935. Es gibt Rüstungsprogramme, es gibt das Gesetz für den Reichsarbeitsdienst von 1935. Die Arbeitslosenquote sinkt von über 34% im Jahr 1933 auf unter 1% im Jahr 1938. Hinzu kommen Sachen wie Zentralisierung der Wirtschaftsverwaltung, die Banken werden der Regierung unterstellt, die Reichsbank zumindest. Es gibt 4 Jahrespläne, von denen der 2. Vierjahresplan auch explizit als Ziel nennt die volle Kriegseinsatzfähigkeit der Wehrmacht bis 1940. Hinzu kommt 1938 noch nicht, aber weitere Geschehnisse, da gehe ich gleich drauf ein. Daneben natürlich explizit völkische Ideologie, Antisemitismus, Ausbau des Führerstaats. Als Horkheimer in der Buchbesprechung den Faschismus erstmals erwähnt, schreibt er, oder den Nationalsozialismus: Der Nationalsozialismus ist nicht eine Art kitschiger Literatur, über die man sich in der Emigration mokieren könnte, sondern das geschliffenste politische System der Gegenwart. Auf die durchgebildete Begrifflichkeit der Ideologie kann der Nationalsozialismus verzichten und seine sogenannte Weltanschauung nach Bedarf konstruieren, weil er die unterdrückten Massen durch Gewalt, ökonomische Zukunftschancen und seine Art der Befriedigung bei der Stange hält. In verkehrter Form zeigt seine theoretische Kritik der parlamentarischen Ideologie und seine Praxis einer Planwirtschaft der Herrschenden mehr Sinn für die gesellschaftliche Wirklichkeit, als der neue Humanismus sich träumen lässt. Die Nation im Munde Hitlers ist so substanziell wie das Christentum des amtierenden Erzbischofs von Canterbury. Der Versuch, den Nationalsozialismus wesentlich bei der nordischen Physik, der Rassenlehre oder der Machtphilosophie, anstatt stets zugleich an seinem Quellpunkt, den er mit dem Liberalismus gemein hat, anzupacken, ist oberflächlich, wie gut gemeint er sei. Der Nationalsozialismus kann es sich gestatten, in der idealistischen Philosophie ein Stümper zu sein, weil er in der kapitalistischen Realität ein Meister ist. Damit sind schon ein paar Themen benannt, die dann später auch weiterentwickelt werden, nämlich die Entwicklung des Nationalsozialismus aus der vorausgegangenen Epoche, aus dem Liberalismus. Das schreibt Horkheimer mehrfach noch in diesem Aufsatz. An einer Stelle schreibt er, der autoritäre Staat charakterisiert den Abschnitt der europäischen Gesellschaft, der den Liberalismus ablöst. Zudem spricht er vom Liberalismus, vom Faschisten als des Liberalismus legitimen Sohn. Die eigentliche Thematisierung des Nationalsozialismus und Faschismus geschieht jedoch erst 1939 in dem Aufsatz Die Juden und Europa. Seitdem gab es nochmal einige geschichtliche Vorkommnisse, die die Thematisierung auch dringend notwendig machen. Im März 1938 wird Österreich durch das Deutsche Reich annektiert. Am 9. November 1938 findet die Reichspogromnacht statt. Und am 1. September 1939 der Überfall auf Polen und damit die Eröffnung des Zweiten Weltkriegs. Horkheimer eröffnet seinen Aufsatz Die Juden und Europa mit folgender Sequenz. Wer den Antisemitismus erklären will, muss den Nationalsozialismus meinen. Ohne Begriff von dem, was in Deutschland geschehen ist, bleibt das Reden über den Antisemitismus in Siam oder in Afrika bedeutungslos. Der neue Antisemitismus ist der Sendbote der totalitären Ordnung, zu der die liberalistische sich entwickelt hat. Es bedarf des Rückgangs auf die Tendenzen des Kapitals. Hier geht er erstmals explizit auf den Nationalsozialismus ein und konstatiert wesentlich eine Verbindung von kapitalistischer Gesellschaft und Nationalsozialismus. Daher auch der berühmte Satz, der taucht auf derselben Seite auf, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Festgehalten ist damit erstens ein Thema im Zusammenhang einer Theorie des Nationalsozialismus muss der Antisemitismus sein. Zweitens, dass die Entwicklung einer solchen Theorie über eine Kritik der Ökonomie zu erfolgen hat. Deswegen der Hinweis des Rückgangs auf die Tendenzen des Kapitals. Entsprechend seiner Aussage sieht Horkheimer den Nationalsozialismus nun in einer Kontinuität mit der vorausgegangenen Epoche, mit dem Liberalismus. Mehr noch, er schreibt, dass grundlegende liberalistische Elemente, sowas wie Freiheit, freier Markt, freie Konkurrenz, ökonomischer Erfolg als Leitprinzip, dass diese Sachen zu integralen Bestandteilen des Faschismus geworden sind. Er schreibt, heute gegen Faschismus auf die liberalistische Denkart des 19. Jahrhunderts sich berufen, heißt an die Instanz appellieren, durch die er gesiegt hat. Die Parole freie Bahn dem Tüchtigen kann der Sieger für sich in Anspruch nehmen. Er hat den nationalen Konkurrenzkampf so gut bestanden, dass er ihn abschaffen kann. Laissez-faire, laissez-aller, könnte er fragen, warum soll ich nicht machen, was ich will? Also das Konkurrenzprinzip, was über den Markt vermittelt war, kann der Nationalsozialismus für sich in Anspruch nehmen und sagen, wir sind der Sieger, wir sind die Stärkeren, wir sind eigentlich das Produkt dieser Konkurrenz. Der Nationalsozialismus ist folglich nicht durch Zufall entstanden, sondern durch historische Tendenzen aus der vorausgegangenen Epoche hervorgegangen. Es gehören, wie Horkheimer schreibt, Monopolkapitalismus und Weimarer Republik zur Vorgeschichte des totalitären Staats. Mehr noch, er schreibt, dass die ganze Geschichte 150 Jahre zurückgeht, dass nämlich die Ordnung, die mit der Französischen Revolution ihren Weg antrat, von Beginn an die Tendenz zum Nationalsozialismus in sich trug. Es fänden sich, schreibt er, erstaunliche Parallelen zwischen dem Wohlfahrtsausschuss der Französischen Revolution und den Führern des Dritten Reichs. Der Wohlfahrtsausschuss war eine Instanz, die, ich glaube, 1793 eingerichtet wurde und dann systematisch zum Machtzentrum ausgebaut wurde. Wenn ich in der Zahl falsch liege, kann mich gerne jemand korrigieren. Der Faschismus hat laut Horkheimer bestimmte Merkmale. Auf der ideologischen Ebene wird die kapitalistische Klassenherrschaft durch eine neue Form, nämlich die der Volksgemeinschaft, abgelöst. Alle Menschen werden zu Soldaten, sie haben zu gehorchen, sie werden zu direkten Objekten der Herrschaft. Dieser Prozess ist nicht auf ein Land beschränkt, wie er schreibt, sondern ist international. Auch die Völker werden zu Gefolgschaften, denn der Faschismus, wie er schreibt, hat eine Eignung zum universalen Prinzip. Überall dort, wo es die kapitalistische Wirtschaftsweise gibt, das besagt der Zusammenhang, gibt es auch faschistische Tendenzen. Zudem gehört eine spezifische Zusammensetzung der herrschenden Klasse. Nämlich findet eine Trennung statt von Besitz, Titel und Bestimmung über den Besitz. Die einen sind die nominellen Besitzer, die anderen sind diejenigen, die bestimmen, was zu produzieren ist. Die Betriebsführung, heute würde man sagen das Management, hat die absolute Gewalt über die Produktion. Hinzu kommen weitere ökonomische Merkmale, nämlich die Stilllegung des Marktes und damit die Stilllegung des Wertgesetzes, der Vermittlung und des Konkurrenzmechanismus. Auch Investitionen werden nicht mehr unbedingt nach dem Profit, nach dem größtmöglichen und damit nach der Effektivität getätigt, sondern danach, wie möglichst große politische Kontrolle ausgeübt werden kann, zur politischen Sicherung der faschistischen Herrschaft. So geht also der Nationalsozialismus aus dem Liberalismus hervor. Im Liberalismus heißt es, sind Ökonomie und Staat, also Wirtschaft und Politik, durch unterschiedliche Kräfte und Tendenzen bestimmt. Die Wirtschaft durch die Invisible Hand, wie es bei Adam Smith heißt, soll frei sein, sie soll frei von Regelungen sein, deswegen laissez-faire. Nur so kann der Wohlstand der Nationen geschaffen werden, der Wohlstand für jeden Einzelnen. Die Politik hingegen hat allgemeine Prinzipien durchzusetzen. Sie hat den Menschenrechten zu folgen. Sie hat ein allgemeines Gesetz zu schaffen, vor dem alle Menschen gleich sind. Und sie hat der Vernunft zu folgen. Im Monopolkapitalismus, der dem Nationalsozialismus unmittelbar vorausgeht, wird nun der Markt ausgehebelt. Unter Bedingungen von Monopolen und Trusts gibt es keinen freien Markt mehr. Und der Faschismus kann sich daran ökonomisch anschließen. So kommt auch Horkheimer zu der Aussage, dass der Faschismus langfristig ökonomisch gute Chancen hat, zu existieren. Mit dem Markt, mit der Stilllegung des Marktes, wird auch das Krisengesetz außer Kraft gesetzt. Nämlich, wenn alles planwirtschaftlich geregelt ist, gibt es auch keine Krisen mehr im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, weil vorher alles genau bestimmt ist. Deswegen kommt er zu der Aussage, die totalitäre Gesellschaft hat ökonomische Chancen auf lange Frist. Krisen können, so schreibt er, einzig allein aus der politischen Sphäre resultieren, nämlich aus unterschiedlichen Interessen der beteiligten Gruppen in der Herrschaft. Er schreibt, unter der Oberfläche des Führerstaates spielt sich ein wütender Kampf der Interessenten um die Beute ab. Innerhalb der totalitären Staaten ist diese Spannung so groß, dass Deutschland über Nacht in ein Chaos von Gangsterkämpfen sich auflösen könnte. Die Stabilität des Faschismus beruht auf der Allianz gegen die Revolution und der Ausschaltung des ökonomischen Korrektivs. Der Kampf um den Aufstieg in der barbarischen Hierarchie macht aus den Genossen präsumptive Gegner. Während er also dem Nationalsozialismus ökonomisch langfristig Chancen beimisst, sagt er, kann er politisch kurzfristig zugrunde gehen. Das macht die Formulierung über Nacht deutlich. Den politischen Zusammenhang charakterisiert er dabei als kriminelle Organisation, als Clique von Gangstern, die gemeinsam Beute machen. Also der Ausdruck Gangster, das habe ich gerade vorgelesen, ist der Ausdruck von Horkheimer selber. In dem Aussatz die Juden und Europa thematisiert Horkheimer also den Nationalsozialismus primär im Hinblick auf die Tendenzen des Kapitals, wie es eingangs hieß. Es gibt keinen Bruch des Nationalsozialismus zur vorausgegangenen Entwicklung, sondern der Nationalsozialismus ist die Konsequenz dieser Entwicklung. Und deswegen gibt es einen engen Zusammenhang von Kapitalismus und Faschismus. Deutlich wird weiterhin, entgegen dem eigenen Namen Nationalsozialismus handelt es sich nicht um einen Sozialismus, sondern um eine weitere Epoche der kapitalistischen Entwicklung. Entsprechend ist der Nationalsozialismus nicht durch Zufall entstanden. Er ist nicht über die Menschen gekommen, wie es dann Adenauer nach 1945 formulierte, sondern als direkte Konsequenz des Kapitalismus zu betrachten. Deutlich wird auch, jede Strategie gegen den Nationalsozialismus muss eine antikapitalistische Strategie sein. Das macht dort das Zitat deutlich: Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Horkheimers Ausführungen sind dabei durch seine ökonomiekritische Perspektive bestimmt. Zu den zentralen Kategorien bei ihm gehören Eigentum, Wertgesetz, Monopole, ökonomische Entwicklung, Profit, Investition. Die völkische Ideologie charakterisiert er als eine neue Form der Klassenherrschaft. Entsprechend schreibt er, die Kategorien der politischen Ökonomie, Äquivalententausch, Konzentration, Zentralisation, sinkende Profitrate und so fort, haben auch heute noch reale Gültigkeit. Was er ausblendet, ist die subjektive Seite. Er blendet aus die Massenbasis des Nationalsozialismus, er blendet aus den autoritären Charakter, er blendet aus das bereitwillige Mitmachen der Menschen. Und er fragt nicht nach dem Ursprung der völkischen Ideologie. Er fragt nicht nach Sinn und Wirkung des Führerkults. Entsprechend schreibt er über den Faschismus: Ihn zu erkennen, bedarf es keiner Revision der ökonomischen Theorie. Das bedeutet, die Untersuchung des autoritären Charakters, der autoritären Persönlichkeit, um ein paar Beispiele zu nennen, der Bedeutung von Autorität und Familie, der Geschichte des Antisemitismus sind für das Verständnis des Faschismus eigentlich nicht notwendig. Das bricht sich etwas mit dem Titel des Aufsatzes, aber so formuliert Horkheimer es eben im Aufsatz selbst. Das Bild des Gangsters bemüht er später nochmal, nämlich im Aufsatz Vernunft und Selbsterhaltung. Vorher möchte ich aber noch einmal auf den anderen Aufsatz eingehen, autoritärer Staat. Der ist nicht in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen, sondern erstmals in einem Gedächtnisband Walter Benjamin zum Gedächtnis. Der hatte sich auf der Flucht von den Nationalsozialisten selbst das Leben genommen. Durch das Institut wurde dieser Gedächtnisband herausgegeben. Und dort schreibt Horkheimer über den Nationalsozialismus und Faschismus unter dem Begriff autoritärer Staat. Zunächst betont er wieder den Übergang aus der vorausgegangenen Epoche in den Nationalsozialismus und benennt dann das Thema. Der Staatskapitalismus, schreibt er, ist der autoritäre Staat der Gegenwart. Also behandelt wird unter der Überschrift autoritärer Staat das Thema Staatskapitalismus und damit gemeint ist der Faschismus. Zwar sagt er, es gibt verschiedene Varianten, nämlich Reformismus, Bolschewismus und Faschismus, verschiedene Varianten des Staatskapitalismus. Er behandelt jedoch nur den allgemeinen Begriff und geht auf die Differenzen nicht ein. So kommt er auch nicht dazu, zu formulieren, was denn der Unterschied tatsächlich sei. Mit Reformismus sind gemeint die USA, mit Bolschewismus ist gemeint das stalinistische Russland. Zu den Merkmalen des Staatskapitalismus schreibt er, es gehört zum einen die Beseitigung des Marktes, zum anderen, dass auch die Arbeiterorganisationen, die eigentlich gegen den Kapitalismus gerichtet waren, sich der gesellschaftlichen Entwicklung anpassen und die Formen und Ideen übernehmen. Nämlich Revolution, wir hörten es vorhin, wird gedacht als Übernahme des Staats und damit Übernahme der Prozesse, die vorher kapitalistisch gelaufen sind, nun eben dann unter sozialistischer Ägide. Ein weiteres Merkmal des autoritären Staatskapitalismus ist eine umfassende Repression. Der soziale Zusammenhang wird in technische Prozesse aufgelöst. Alles ist nur noch eine Frage der Planung und der technischen Umsetzung. Und das System geht zur offenen Beherrschung über. Das, was im Liberalismus zumindest der Ideologie nach existierte, nämlich viele Individuen, die einzeln am Markt auftreten, ist ausgehebelt. Es kommt zur direkten Kontrolle der Menschen, zur direkten Kontrolle ihrer Arbeit, zur direkten Kontrolle auch ihres Privatlebens in Form der vielen nationalsozialistischen Vorfeldorganisationen für Kinder, für Jugendliche und Ähnliches. Und es kommt schließlich, sagt er, zu einem Zustand der permanenten Mobilisierung. Jeder muss permanent bereit sein, fähig sein, zu funktionieren, verschiedene Aufgaben zu übernehmen, je nachdem, was er gesagt bekommt, was er zu tun habe. Bemerkenswert ist hier noch an diesem Aufsatz, dass das Denken zum Trage kommt, was Paul gerade eben skizziert hat, nämlich, dass die Menschen eigentlich eine andere, bessere demokratische Gesellschaft wollen. Hockheimer schreibt an einer Stelle, die materiellen Bedingungen sind erfüllt. Bei aller Notwendigkeit von Übergang, Diktatur, Terrorismus, Arbeit, Opfer, hängt das andere einzig noch vom Willen der Menschen ab. Diese Feststellung legt nahe, dass die Zeit eigentlich reif ist für eine andere Gesellschaft, nämlich für den Sozialismus. Die Formulierung beinhaltet zum einen, sind die objektiven Verhältnisse reif. Das Ganze hat sich so entwickelt, dass man durch eine Übernahme der Leitungsfunktion eine andere Gesellschaft einrichten kann. Die Formulierung beinhaltet auch, die Menschen sind tatsächlich willens und fähig, das zu tun. Und entsprechend schreibt er an anderer Stelle, damit die Menschen einmal solidarisch ihre Angelegenheiten regeln, müssen sie sich weit weniger verändern, als sie vom Faschismus geändert wurden. Also man merkt, er setzt ein Menschen voraus oder ein Menschenbild voraus, das darauf aus ist, dass die Menschen tatsächlich einen, ich sage mal, Sozialismus wollen, dass sie eine demokratische Gesellschaft wollen, aber noch durch Terror und nationalsozialistische Diktatur daran gehindert werden. Er geht nicht davon aus, dass das die Menschen sind, die tatsächlich auch die nationalsozialistische Diktatur unterstützen und sie eventuell gut finden. Das ist in seinem Denken nicht explizit vorhanden. Dieses Denken geht zurück, wir hörten es auch bereits, unter anderem auf Friedrich Engels. Der hat in einer Schrift die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft das Geschichtsbild formuliert, dass die Tendenzen der kapitalistischen Gesellschaft auf einen Staatskapitalismus hintreiben und dieser Staatskapitalismus dann eine Übergangsform darstellen kann und wird zum Sozialismus. Dass die Funktionen immer mehr zentralisiert werden und durch eine Übernahme der Funktionen dann eben eine andere Gesellschaft möglich wird. Das ist die Logik, die auch hinter Horkheimers Ausführungen steht. Horkheimer bestätigt das selber. In einem Brief an Franz Neumann von 1941 schreibt er, da ich zu Ihrem Studium der ökonomischen Prozesse in Deutschland unbegrenztes Zutrauen habe, so glaube ich Ihrer Mitteilung, dass sich Deutschland auch nicht annähernd in einem staatskapitalistischen Zustand befindet. Andererseits kann ich mich von der Engelschen Meinung, nach der die Gesellschaft auf diesen hinstrebt, nicht freimachen. Ich muss daher annehmen, dass uns diese Periode mit großer Wahrscheinlichkeit noch droht. Hier nimmt Horkheimer wieder Abstand vom Begriff des Staatskapitalismus, nachdem er vorher ausgeführt hat, dass das eigentlich der Begriff ist, um den Nationalsozialismus zu charakterisieren. Dieser Aufsatz Autoritärer Staat ist tatsächlich nicht in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen. Ich erwähnte es bereits. In der Sekundärliteratur findet sich hier eine Bemerkung, er sei in diesem Gedächtnisband für Walter Benjamin mehr versteckt als veröffentlicht worden. Offenbar aufgrund der Tatsache, dass Horkheimer sich selber nicht so sicher war, was die theoretische Analyse des Nationalsozialismus und seine Ausführungen in diesem Aufsatz zum Thema angeht. In seinem letzten Aufsatz für die Zeitschrift für Sozialforschung, Vernunft und Selbsterhaltung, The End of Reason, die Zeitschrift erscheint in den letzten zwei Jahrgängen auf Englisch, nämlich in New York, deswegen der englische Aufsatz, behandelt er noch ein weiteres Thema des Nationalsozialismus, nämlich dessen Rationalität. Behandelt wird, das zeigen schon die Titel, ein Verfall der Vernunft, das Problem der Selbsterhaltung des Individuums, das Ende der Vernunft. Der Text lässt sich in drei Abschnitte teilen. Im ersten Teil geht er ein auf eine Kritik, auf den Verfall der Vernunft durch eine Kritik des Begriffs. In einem mittleren Teil, der sehr kurz ist, schreibt er einiges zum Thema Faschismus. Und im dritten Teil schreibt er was zum Zerfall des Individuums als Träger der Vernunft. Und er beginnt den Aufsatz mit folgender Zeitdiagnose. Die Stammbegriffe der westlichen Zivilisation sind dabei zu zerfallen. Die neue Generation setzt nicht mehr viel Vertrauen in sie. Vom Faschismus wird sie im Verdacht bestärkt. Die Frage ist an der Zeit, wie weit die Begriffe noch haltbar sind. Zentral ist der Begriff der Vernunft. Das Bürgertum kennt keine höhere Idee. Vernunft sollte die Beziehungen der Menschen regeln, jede Leistung begründen, die von Individuen gefordert wurde, es wäre denn Sklavenarbeit. In ihrer Lobpreisung stimmten Aufklärer und Kirchenväter überein. Also der Begriff der Vernunft als Zentralbegriff der westlichen Zivilisation, genau dieser, ist im Verfall begriffen, er wird zerstört. Heute, 1942, schreibt er, ist Vernunft eigentlich nur noch mit Zwecken gleichgesetzt. Als Zitat: Wenn zuweilen der Diktator der Vernunft gut zuredet, so meint er, dass er die meisten Tanks besitzt, die meisten Panzer. Er war vernünftig genug, sie zu bauen. Die anderen sollen vernünftig genug sein, nachzugeben. Wer da so ein bisschen aus der eigenen Vergangenheit die Formulierung im Kopf hat, sei doch mal vernünftig, insbesondere aus der Kindheit, ist da auf der richtigen Spur, denke ich. Denn es geht um den Verfall der Vernunft und das, was sie meinte. Sie stand einmal für eine allgemeine Idee der Menschenrechte und dessen, was die Menschen ausmacht. Und es wird inzwischen 1942 diagnostiziert, er das mit Zweckrationalität gleichgesetzt, mit dem Recht des Stärkeren. Und bei Kindern oder gegenüber Kindern heutzutage ist das immer noch so ein kleiner Nachklang, wenn man sagt, sei mal vernünftig oder wenn sie es gesagt bekommen. Denn letztendlich heißt es, es gibt da Interessen, die gegeneinander stehen und du mögest doch bitte deine Interessen zurückstellen. Das ist meistens das, was dabei gemeint ist. Und genauso beschreibt er auch den Begriff der Vernunft oder charakterisiert er den Verfall in diesem Aufsatz. Die Reste der Vernunft bilden dann auch den Ausgangspunkt für seine Charakterisierung des Faschismus. Nämlich diesen bezeichnet er bezeichnet die nationalsozialistische Diktatur wiederum als Gangsterherrschaft. Das ist ein Ausdruck aus dem Aufsatz selbst. Dominantes Merkmal ist die Selbsterhaltung in Form einer Herrschaftssicherung um jeden Preis. Es stehen so ähnlich wie bei wirtschaftlichen Monopolen, es besteht ein undurchsichtiges Dickicht an Mafiabanden gegen die Masse der Beherrschten. Es werden Rackets gebildet, ein Begriff, der auch in der Dialektik der Aufklärung dann mehrfach auftaucht. Rackets sind Banden zur Schutzgelderpressung, zur Herrschaftssicherung, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und ähnlich wie in der Wirtschaft setzt sich dann, schreibt er, die Kartellierung einer Branche durch. Eine Gruppierung schafft es, sich durchzusetzen und steht dann auf nationaler Ebene allein da, steht dann aber wieder den Gangsterbanden anderer Länder gegenüber. Und so kommt es, wie er schreibt, zum Kampf um die Weltherrschaft. Als neue Merkmale zeigen sich dann auf der subjektiven Seite eine stramme Hierarchie, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und insbesondere die Entschlossenheit zum Gehorsam. So charakterisiert Horkheimer den Faschismus als zur Weltherrschaft strebende Gruppe von Mafiabanden. Der Vergleich ist dem Milieu der Kriminellen, der organisierten Kriminalität entnommen, einem rechtsfreien Raum, in dem die Gewalt des Stärkeren zählt und in dem große Kraft auf die Herrschaftssicherung und den Ausbau der Herrschaft aufgebracht wird. Im letzten Teil beschreibt er den Zerfall der Kategorie des Individuums. Er schreibt, heute konstituiert sich die planende Verwaltung und die Konstitution des Ichs löst sich auf. Was also das Individuum ausmacht als Referenzpunkt im Liberalismus, ist kassiert. Relevant ist nur noch die staatskapitalistische Planung, die planwirtschaftliche Verwaltung der Gesellschaft. Damit verbunden, schreibt er, ist ein allgemeiner Verfall der Denk- und Sprachfähigkeit zu verzeichnen. Es kommt nur noch auf Geistesgegenwart an, auf rasche Reaktionsfähigkeit, Affinität zu jeder Art Maschine, technischer, sportlicher, politischer. Als weltwirtschaftliches Prinzip gibt es nicht mehr, gibt es nicht die Vernunft, sondern das Prinzip der Selbsterhaltung, das Recht des Stärkeren. Mit dem Individuum verfallen auch Begriffe wie Muße, es verfällt die Theoriearbeit, es verfällt die Notwendigkeit des Ergründens der Bedeutung und der Bildung. Im Liberalismus, gedacht eben als Marktwirtschaft, an dem einzelne Individuen als Unternehmer auftreten, bedeutet das für die Unternehmer, sie müssen kalkulieren, sie müssen vorausblicken, sie müssen sich auch umfassend bilden, um mit den Verhältnissen in verschiedenen Ländern vertraut zu sein. Unter planwirtschaftlichen Verhältnissen entfällt das. Man kriegt gesagt, was man zu tun hat. Man muss nicht mehr vorausblicken, man muss nicht planen, kalkulieren, man muss nur noch gehorchen und das in möglichst schneller und alerter Form. Auch die Privatsphäre ist eliminiert, wie er schreibt, Zitat, mit dem Verfall des Ichs und seiner reflektierenden Vernunft nähern die menschlichen Beziehungen einer Grenze sich an, wo die Beherrschung aller persönlichen Verhältnisse durch die ökonomischen, die universale Vermittlung des Zusammenlebens durch die Ware in eine neue Weise von Unmittelbarkeit umschlägt. Die isolierten Objekte der Herrschaft haben nichts mehr, was sie voneinander trennt. Wir sind direkte Herrschaftsobjekte geworden. Es gibt kein Privateigentum mehr. Schule und Haus werden eliminiert als ehemals private Refugien. Es gibt keine Kindheit mehr. Die Kindheit wird jetzt durch die Erziehung in den nationalsozialistischen Erziehungen übernommen, Organisationen übernommen. So kommt Horkheimer zum Schluss. Die neue, die faschistische Ordnung ist die Vernunft. Man muss sich von dem Begriff der Vernunft, wie er aus der bürgerlichen Aufklärung resultiert, verabschieden. Und er taugt nicht, sagt er, als Gegenbegriff. Man kann also nicht auf eine eigentliche Vernunft der Menschen setzen, dass sie eigentlich den Nationalsozialismus nicht wollen. Denn man muss davon ausgehen, sie wollen ihn so, wie er ist. Bestimmt nicht alle, das ist immer eine verallgemeinerte Aussage, aber man kann nicht darauf auf diese Eigentlichkeit setzen. Jetzt kommt Horkheimer zu dem Schluss, die Vernunft ist in Zweckrationalität untergegangen. Dann wäre die Frage, wie kann er das diagnostizieren, wenn er selber keinen Standpunkt einnehmen kann, von dem aus diese Diagnose möglich ist. Und so sagt er, es gibt etwas, was über das Ende der Vernunft hinausgeht. Sonst wäre nämlich tatsächlich the end of reason gekommen und man könnte gar keine weitere Gesellschaft und keinen transzendierenden Gedanken mehr fassen. So schreibt er ganz am Ende seines Aufsatzes, dass ein Gehalt der Vernunft doch übrig ist, denn neben dem Verharren in der Selbsterhaltung der Dauer und der Fortdauer des Entsetzens, gemeint ist das Entsetzen in Anbetracht des Terrors der Nationalsozialisten, gibt es einen bislang nicht zerstörten Gehalt der Vernunft. Und den stellt er wie folgt dar. In den Erklärungen der idealistischen Philosophen, dass die Vernunft den Menschen vom Tier unterscheide, in denen das Tier erniedrigt wird wie der Mensch, ist die Wahrheit enthalten, dass mit der Vernunft der Mensch aus der Befangenheit der Natur erwacht. Nicht freilich, wie sie meinen, um diese zu beherrschen, sondern um sie zu begreifen. Von der objektiven Beziehung auf Lebendiges und nicht bloß auf die eigene Existenz ist in jeder subjektiven Fähigkeit der Vernunft etwas aufgehoben, indem sie den Zwecken gehorcht und an denen sich schult, zugleich ihnen sich zu entziehen. Sie vermag stets wieder die Gestalt des Unrechts in der Herrschaft erkennen und dadurch über diese hinauszureichen an die Wahrheit. Als das Vermögen, die Wesen und Dinge beim Namen zu nennen, geht Vernunft nicht in dem sich selbst entfremdeten Leben auf, das allein in der Vernichtung des anderen und seiner selbst überlebt. Zu Beginn seines Aufsatzes schreibt Horkheimer, Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit existieren im Zusammenhang mit der Vernunft. Dann sagt er, Freiheit ist kassiert, Gerechtigkeit ist eliminiert durch die Nationalsozialisten. Jetzt schreibt er, bleibt einzig nur noch der Sinn für Wahrheit über, nämlich das als subjektive Fähigkeit, als Fähigkeit des Einzelnen. Nämlich eine Fähigkeit der Vernunft, eine Fähigkeit zu begreifen und Unrecht zu nennen, nämlich beim Namen zu nennen. Das sind Versatzstücke, wer sie kennt, die auch in der Dialektik der Aufklärung dann weiter Verwendung finden. Damit ist die Vernunft nach Horkheimer auf eine subjektive Fähigkeit reduziert. Die objektive historische Kraft, die im Liberalismus in der Aufklärung noch bestimmt war, existiert nicht mehr. Das bedeutet auch, man kann nicht von einer Tendenz zum Sozialismus ausgehen. Das ist nämlich die Verbindung dann der Vernunft und der Aufklärung zu Engels, der dann den Gedanken umsetzte in eine, ja, man muss sagen, deterministische Geschichtsauffassung. Darauf, sagt Horkheimer, kann man sich nicht mehr beziehen. Dadurch nimmt er auch, indem er die Rationalität und Vernunft in Kritik nimmt, nimmt er Abstand von einigen Ausführungen aus den vorausgegangenen zwei Aufsätzen, nämlich macht keinen Rekurs mehr auf die Tendenzen des Kapitals. Es geht nicht mehr um den Übergang vom Monopol zum Staatskapitalismus, sondern es geht um eine Krise des durch die Aufklärung bestimmten bürgerlichen Selbstverständnisses. Es geht nicht mehr um ökonomische Tendenzen, sondern genau um den Begriff, auf den eine Theorie des Nationalsozialismus sich beziehen müsste, sollte sie eine Theorie des Nationalsozialismus sein, nämlich den Begriff der Vernunft. Ohne einen solchen Begriff könnte man keine Theorie erstellen, weil ein darüber hinausdenken gar nicht möglich wäre. So geht Horkheimer am Ende zurück auf eine subjektive Fähigkeit und an den Beginn der Aufklärung und sagt, zwar hat der Nationalsozialismus in den Anfängen der bürgerlichen Aufklärung und Revolution seinen Beginn, aber nicht alle Tendenzen der Vernunft sind durch den Nationalsozialismus in Dienst genommen und haben ihn hervorgebracht. Es gibt auch etwas, was noch verschüttet ist und wieder hervorgehoben werden muss. Die Abkehr vom Begriff des Staatskapitalismus ist dabei gleich auch eine Abkehr von der Kritik der politischen Ökonomie. Sie bedeutet eine Kritik der Voraussetzungen der vorausgegangenen Essays, wie ich es gerade beschrieben habe. Und sie bedeutet auch, man kann nicht von einem revolutionären Potenzial der Menschen ausgehen. Man kann nicht davon ausgehen, dass es eine historische Tendenz zum Sozialismus gibt. Man kann nicht von einem demokratischen oder freiheitlichen Willen der Menschen ausgehen. Selbst der Glaube an die Vernunft als objektive Kraft ist erschüttert und dient nicht mehr als Referenzpunkt. Einzig übrig geblieben ist das subjektive Vermögen. So bedeutet the end of reason, das Ende einer objektiven Vernunft, übrig geblieben ist allein eine kleine, beschränkte subjektive Fähigkeit. Zum Abschluss, die in den hier untersuchten Aufsätzen und dem, was Paul referiert hat, zu findenden Ausführungen zum Nationalsozialismus ergeben folgendes Bild. Die Diskussion des Nationalsozialismus und Faschismus findet sehr spät statt bei den Mitarbeitern des Instituts für Sozialforschung und das nicht aus Zufall, sondern aus bestimmten Gründen. Nämlich aufgrund der Voraussetzungen, die mit den theoretischen Ausführungen verbunden sind. Das revolutionäre Potenzial der Menschen, eine objektive Vernunft, eine bestimmte historische Tendenz und ein freiheitlicher Wille der Menschen. Interessant ist, dass offenbar durch Horkheimer diese Voraussetzungen selbst nicht vollends als solche begriffen und kritisiert wurden. Denn, das will ich nochmal an einem anderen Zitat belegen, er schreibt, in der ersten Hälfte des Jahrhunderts war proletarische Erhebung in den von Krisen und Inflation betroffenen europäischen Ländern eine plausible Erwartung. Dass zu Anfang der 30er Jahre die Vereinigten Arbeiter im Bund mit Intellektuellen den Nationalsozialismus hätten verhindern können, war keine leere Spekulation. Das schreibt er 1968. Rückblickend auf ein Vierteljahrhundert später ist er immer noch der Auffassung, dass das eine plausible Erwartung war, die revolutionäre Erhebung, dass das revolutionäre Potenzial da war. Allerdings muss man sagen, erst nachdem die Voraussetzungen kritisiert sind, indem sie hinterfragt werden, ist eine nähere Analyse des Nationalsozialismus möglich. Deswegen auch die Thematisierung erst ab Ende der 30er, weil da das Bewusstsein wuchs, dass es mit diesen Voraussetzungen doch nicht so weit her ist, wie bislang angenommen. In den ersten Aufsätzen kommt es noch zum Tragen. Im dritten hier referierten Aufsatz wird dann eine Kritik dieser Voraussetzung zumindest eingeleitet. Und damit würde ich gerne schließen.